Am 1. Juni gab es in Prag, Tschechien, ein Seminar über den Rechenschaftsbericht des Sitka der Partei der Arbeit Koreas, den Genosse Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag hielt. An der stillen Seite der Veranstaltungshalle hingen die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il. An der Veranstaltung nahmen teil die Persönlichkeiten der Parteien und Organisationen wie der KP der Tschechoslowakei und der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Pektusan. Die Redner schätzten die historische Rede des verehrten Genossen Kim Jong-un als eine programmatische Richtschnur, die nicht nur das koreanische Volk, sondern auch die progressiven Menschen der Welt fest im Griff halten sollen, hoch und hoben hervor, dass man der Partei der Arbeit Koreas und dem koreanischen Volk Unterstützung und Solidarität mit ihrer gerechten Sache bekunden solle.